In der Technik heute Nacht Markus Liebetanz und morgen heißt unser Thema Ein Verbrechen hat mein Leben zerstört. Das war ja nun eigentlich gerade schon der letzte Anruf. Aber ich hoffe, dass das Leben nicht ganz zerstört ist von der Tina. 1 Uhr morgen, Radio 1 live, wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Auf Wiedersehen. Ciao. 2 Uhr, senderfreies Berlin, Nachrichten. Aus Protest gegen die hohen Kraftstoffpreise setzen deutsche Spediteure und Fuhrunternehmer ihre Aktionen heute in Berlin fort. Zu einer Sternfahrt werden 4.000 Fahrzeuge aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet. Die Veranstalter hatten sich allerdings verpflichtet, nur 1.200 Lkw in das Stadtzentrum rollen zu lassen. Die übrigen